Hallo. Es ist ein grauer, jedoch gerade eben sonnig gewordener Samstagnachmittag-Querstrich-Abend. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich möchte, dass. Ich werde meinen Namen erstmal nicht verraten. Aus Gründen. Aus Gründen, die daran liegen, dass ich ein paar Folgen dieses bombastischen Podcasts schon vorproduziert habe. Und wenn da mein Name irgendwo auftauchen würde, dann hätte ich ehrlich ein Problem mit Menschen, also bestimmten Menschen in meinem Umfeld. Und es muss nicht sein, deswegen Namen tun nicht zur Sache. Wie der Podcast offiziell heißen wird, das weiß ich auch noch nicht. Das liegt an meiner Unentschlossenheit und dass ich sehr schlecht im Brainstorming bin, erst recht im Alleinsein Brainstormen. Der Titel wird aber dann wahrscheinlich spätestens sowieso auftauchen, wenn er dann online geht. Also wenn ich mich dann irgendwann entscheide und nicht diese ganzen Podcasts, diese ganzen Episoden einfach in die Schublade stecke, in die digitale. Wartet mal bitte einen Moment. Ich habe euch gerade gemutet, damit ihr mein Röcheln und Husten nicht hört, da ich stark bronchialen Husten momentan habe. Ja, der Name wird dann irgendwann auftauchen, wenn es den Podcast irgendwann eines Tages tatsächlich geben wird. Ich habe mir gerade eben tatsächlich nach einer Weile wieder die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, angehört. Und ich persönlich finde sie witzig, was aber auch daran liegt, dass man sich selber immer witziger findet als eine andere. Andererseits könnte ich ihn mir aber auch sehr gut zum Einschlafen anhören, weil ich ungefähr der größte Meister im Abschweifen bin. Ever. Auf alle Fälle mache ich das jetzt erstmal, wahrscheinlich um einfach über Dinge zu reden, über die ich sonst nicht gerne rede. Oder einfach um mal was rauszubekommen. Lasst euch nicht von mir stören. Lasst euch vielleicht auch nicht von dem Background stören, weil ich viele meiner Folgen im Auto aufnehme und das Ganze noch momentan per Handy, was natürlich nicht geht. Ich weiß, bla bla. Obwohl ich finde das iPhone 6 Aufnahme-Tool jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber man hört halt die Straße unfassbar laut und auch wenn ich mal blinken muss, was ich teilweise sehr lange tue und ich entschuldige mich schon mal im Vornherein dafür. Also, wie gesagt, mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin Anfang 20, wohne in der schönsten Stadt der Welt. Naja, vielleicht nicht der Welt, aber zumindest der schönsten Stadt von Deutschland. Lüdenscheid. Das war ein Scherz, nein. Ich wohne natürlich in Berlin. Genau genommen im wunderschönen Prenzlauer Berg. Ja. Und da studiere ich momentan noch. Und ich sage noch, denn bald ist der Scheiß vorbei. Ich werde mich jetzt aktiv, sehr aktiv an meine Bachelorarbeit setzen. Aber wenn man mich kennt, weiß man. Ich schreibe sowieso bis zum letzten Moment. Und ich habe auch nur 2 Monate, was ja schon wieder, man muss ja echt sagen, also andere Leute haben 6 Monate, ich habe 2 für die 50 bis 60 Seiten. Ha, schon wieder gehustet und ihr habt es nicht gehört. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit zu podcasten. Ich habe Bock drauf. Und wenn ihr Bock habt, also ich studiere Medienmanagement. Und jetzt kommt mir nicht mit irgendwas mit Medien. Nein, es ist nicht, ich mache nicht irgendwas mit Medien, weil es irgendwas mit Medien ist, sondern ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gefunden habe, was mir Spaß macht, beziehungsweise das ist schon wieder komplett gelogen, ne? Ich habe sofort gefunden, was mir Spaß macht. Aber das erkläre ich mal in einer eigenen Folge, wie ich dazu kam und was ich später machen möchte. Nur dazu gesagt, mein Herzblut steckt drin. Ich mache nicht irgendwas mit Medien, um irgendwie auf coole Mitte-Partys zu gehen. Und werde deswegen sehr viel reden über Musik, über Spiele, also Videospiele, nicht Brettspiele. Wobei, früher mochte ich Brettspiele sehr gerne. Kennt jemand noch den Druidenwalzer? Das war das einzige Spiel, in dem ich meine Mutter früher besiegen konnte. Weil meine Mutter war keine Mutter, die dich gewinnen lässt, weil du ein Kind bist. Ich habe noch nie in meinem Leben im Backgammon gewonnen. So schlimm ist das. Über Videospiele und über alles, was halt so gerade passiert in dem medial. Jetzt von Innovationen in den eben genannten Bereichen über hin zu Cross-Media, über der diesjährigen Media Convention und Republika, auf der ich war, was jetzt auch schon wieder eine Weile her ist. Aber ich habe einiges dazu zu sagen und ich würde es gerne rauskriegen und ich hätte einfach gerne, dass mich niemand dabei unterbricht, weshalb das ist. Das ist der Grund, warum ich nicht einfach von Face zu Face mit jemandem rede, weil andere Menschen langweilen mich sehr. Zu mir als Person, falls euch das noch interessiert, nur um zu wissen, was ihr euch da vielleicht anhören werdet. Ich bin unfassbar sarkastisch, also ganz böse, bösartig, weswegen ich auch schon meinen großen Traum, Radiosprecherin zu werden, abgelegt habe, weil man Ironie und Sarkasmus über das Radio nicht hören kann. Habe ich gehört, angeblich. Ah ja, und des Weiteren, ich bin nicht nur unfassbar sarkastisch, was viele Menschen persönlich nehmen, aber das ist mir relativ egal. Ich bin auch dazu, was ziemlich gut ist, sehr selbstironisch. Das heißt, ich nehme mich selbst überhaupt nicht ernst, nicht im geringsten. Deswegen halten viele Menschen, die mich zuerst treffen, für unfassbar arrogant. But I'm not. I'm just. Well. Wie könnte ich mich ernst nehmen? Ich habe nichts im Leben geschafft. Nichts, absolut gar nichts. Und der dritte Punkt ist, ich bin auch noch sehr wenig empathisch. Ich besitze quasi keinerlei Empathie. Ich mag Menschen prinzipiell semi gerne. Ich finde, ach Gott, ist das schwul. Ich finde Tiere als Lebewesen viel sympathischer, weil sie aus Instinkten handeln, was Menschen inzwischen nicht mehr tun. Na, ist auch. So, ich kann zum Beispiel, ein kurzes Beispiel, ich kann zum Beispiel keinen Smalltalk führen, weil ich so wenig Empathie für eine andere Person entwickeln kann, dass ich mir komplett blöd vorkomme, wenn ich sie zum Beispiel nach ihrem Job frage, weil es mich wirklich, und zwar wirklich, überhaupt nicht interessiert. So wenig Empathie besitze ich. Und es tut mir leid. Einerseits würde ich gern was dran ändern, andererseits denke ich mir, wie soll ich das tun? Ich kann es ja nicht ändern. Vielleicht schaffe ich ja es daran, ein bisschen zu arbeiten. Und warum ich podcaste? Ich podcaste, weil ich A, die Podcaster-Szene sehr, sehr gerne mag. Das sind sehr, sehr coole Menschen. In die meisten Richtungen zumindest. Zum anderen podcaste ich, weil ich zu faul bin, einen Blog zu schreiben. Was ich vielleicht irgendwann mal tun werde. Und zum anderen, weil ich mich einfach nicht in 140 Zeichen ausdrücken kann. Ich wäre auch gern einfach ein Twitter-Star. Kann ich aber nicht. Weil 140 Zeichen reichen mir echt nicht. Also ich brauche mehr Anlauf, um witzig und interessant zu wirken. Und ich glaube, ich bin nicht besonders gut da drin. Ich bin auf Twitter. Ich finde mich auf Twitter auch witzig. Aber ich glaube, der Rest sieht es leider nicht so. Also meine restlichen 25 Follower. Ja, das war es erstmal fürs Erste. Ich verabschiede mich, wünsche viel Spaß bei den nächsten Folgen, die, naja, momentan noch so semi-geil sind. Aber ich hoffe, es zu verbessern, wenn ich irgendwann 200 € für ein Aufnahmegerät hinblättern kann. Und hoffe, dass euch das einigermaßen interessiert. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann rede ich halt einfach so. Weil, ihr wisst schon, Empathie im Prinzip interessiert mich eh nicht.